Kundgabe 4826. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.01.1950. Gottes außergewöhnliche Gnadengabe. Das sei euch stets gewiss, dass ihr eine außergewöhnliche Gnadengabe empfanget, so euch von oben der Beweis meiner Liebe zu euch zugeht. Und dass ihr also schon auf Erden zu einem hohen Reifegrad der Seele gelangen könnet, so ihr nur die Gnadengabe recht nützet. Ich stelle zu euch ein Verhältnis her, das wohl das Rechte ist von Ewigkeit. Doch nicht eure Liebe zu mir gibt dazu den Anlass, wie es sein sollte, sondern meine übergroße Liebe ergreift euch, die ihr nicht zu mir findet, aus eigenem Antrieb. Und mein Wort ist der Beweis dafür, denn ich rede, wie ein Vater zu seinen Kindern redet. Ich stelle euch in aller Liebe eure geistige Not vor und warne und mahne euch. Ich gebe euch Ratschläge, was ihr tun und was ihr lassen sollet. Ich gebe euch so offen meinen Willen kund, dass ihr nur danach zu leben brauchet, um euch meine Liebe zu erwerben. Also komme ich auch zu dem Unwürdigen und trete ihm näher durch mein Wort. Ich helfe ihm, dass er würdig werde meiner Liebe. Ein Geschenk biete ich euch an von unermesslichem Wert, denn ihr selbst tut nichts, um euch diese Gabe zu erwerben. Doch ohne euren Willen mit meiner Gnadengabe zu arbeiten, werdet ihr kaum einen Segen davon verspüren. Und so liegt es immer noch an euch, die Wirkung meines Liebebeweises zu erfahren. Ein jeder muss selbst tätig werden, soll ihm mein Wort den Segen bringen, der ihm zur Höhe verhilft. Ich lasse viel Gnade auf euch herniederströmen, doch ihr dürfet euch diesem Gnadenstrom nicht entziehen. Ihr müsset euch öffnen, dass die Gnade mitten in euer Herz einfließe. Dann werdet ihr meine Liebe spüren. Ihr werdet mein Wort ausleben. Die Seele wird im Vorteil sein. Sie wird reifen in kurzer Zeit. Sie wird mich mit aller Kraft wiederlieben und dadurch selbst krafterfüllt sein. Denn das bezwecke ich, dass ihr durch meinen Liebesbeweis aus der Höhe erkennet, dass ich euer Vater bin von Ewigkeit, der seine Kinder liebt und auch deren Liebe gewinnen will, dass er euch bedenket mit einem Gnadengeschenk, das euch zu ihm zurückführen soll, auf das ihr bei ihm verbleibet bis in alle Ewigkeit. Amen.